Abschnitt 10 aus David Copperfield, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 12. Kapitel. Da mir das Leben auf eigene Faust nicht besser gefällt, fasse ich einen großen Entschluss. Zur gehörigen Zeit kam Mr. Micawbers Petition zur Verhandlung und das Gericht ordnete zu meiner großen Freude seine Freilassung an. Seine Gläubiger waren nicht unversöhnlich und Mrs. Micawber erzählte mir, dass selbst der grimmige Schuhmacher vor Gericht erklärt habe, er trage ihm nichts Böses nach, wünsche aber bezahlt zu sein, wenn man ihm Geld schulde. Er sagte, er glaube, das sei menschlich. Mr. Micawber kehrte nach der King's Bench zurück, als seine Sache entschieden war, denn es waren noch einige Kosten zu bezahlen und einige Förmlichkeiten zu erfüllen, ehe er ganz frei wurde. Der Club empfing ihn mit Begeisterung und gab diesen Abend ihm zu Ehren ein Gesangfest, während Mrs. Micawber und ich, umgeben von der schlummernden Familie, ein Bröschen verspeisten. »Bei dieser Gelegenheit will ich mit Ihnen, Master Copperfield«, sagte Mrs. Micawber, »bei einem zweiten Glase Flip«, wir hatten schon mehrere getrunken, »auf das Wohl von Papa und Mama trinken.« »Sind Sie tot, Madam?«, frug ich, nachdem ich der Einladung gefolgt war. »Meine Mutter schied von dieser Welt«, sagte Mrs. Micawber, »bevor Mr. Micawbers Bedrängnisse anfingen oder mindestens bevor sie so schlimm wurden. Mein Papa lebte noch, um mehrere Male für Mr. Micawber Bürgschaft zu leisten und starb dann, beweint von einem zahlreichen Freundekreis.« Mrs. Micawber schüttelte mit dem Kopfe und ließ eine Träne auf den Zwilling, der gerade bei der Hand war, fallen. Da ich schwerlich eine günstigere Gelegenheit zu einer Frage, die mir sehr am Herzen lag, finden konnte, sagte ich zu Mrs. Micawber, »Darf ich fragen, Madame, was Sie und Mr. Micawber jetzt, wenn Mr. Micawber wieder frei ist, zu tun gedenken? Haben Sie schon einen Entschluss gefasst?« »Meine Familie«, sagte Mrs. Micawber, welche diese Worte immer mit einem gewissen Stolze sagte, obgleich ich nie entdecken konnte, wer eigentlich darunter zu verstehen war, »meine Familie ist der Meinung, dass Mr. Micawber London verlassen und seine Talente in der Provinz verwenden soll. Mr. Micawber ist ein Mann von großem Talent, Mr. Copperfield.« Ich sagte, daran zweifle ich nicht. »Von großem Talent«, wiederholte Mrs. Micawber. »Meine Familie ist der Meinung, dass für einen Mann von solcher Fähigkeit mit einiger Fürsprache etwas beim Zollamte getan werden kann. Da meine Familie einige Lokaleinflüsse hat, so soll Mr. Micawber nach Plymouth gehen. Sie halten es für unbedingt notwendig, dass er sich an Ort und Stelle begibt, damit er stets bereit ist«, meinte ich. »Es ist ganz richtig«, erwiderte Mrs. Micawber, »damit er stets bereit ist, im Falle sich etwas finden sollte.« »Und begleiten Sie ihn, Madam?« Die Ereignisse des Tages, die Zwillinge und vielleicht auch der Flip hatten Mrs. Micawber sehr weich gemacht, und sie gab mir weinend zur Antwort, »Ich werde Mr. Micawber nie verlassen. Mr. Micawber hat mir vielleicht zu Anfang seine Bedrängnisse verheimlicht, aber sein sanguinisches Temperament hat ihn wohl zu dem Glauben verleitet, er werde bald darüber hinaus sein. Das Perlenhalsband und die Armbänder, die ich von Mama geerbt habe, sind um den halben Wert losgeschlagen worden, und der Korallenschmuck, den mir Papa zur Hochzeit schenkte, ist für nichts hingegeben worden, aber ich werde Mr. Micawber nie verlassen. Nein«, rief Mrs. Micawber mit noch größerer Rührung als vorher, »ich werde ihn nie, niemals verlassen.« Mir wurde ganz ängstlich zumute, als ob ich Mrs. Micawber so etwas zugemutet hätte, und ich sah sie voll Unruhe an. »Mr. Micawber hat seine Fehler. Ich leugne nicht, dass er mit dem Gelde nicht umzugehen weiß. Ich leugne nicht, dass er mich über seine Mittel und seine Schulden im Dunkeln gelassen hat, fuhr sie fort und sah an die Wand. Aber ich werde Mr. Micawber nie verlassen. Da Mrs. Micawber die letzten Worte in einem laut kreischenden Tone sprach, geriet ich so in Angst, dass ich in das Clubzimmer lief und Mr. Micawber, der an einem langen Tisch präsidierte, in dem Chor »Hooray, hey Dubbin! Hooray, ho Dubbin! Hooray, hey Dubbin! Hooray, ho! And hooray, hey ho, ho, ho, ho!« mit der Nachricht störte, dass sich Mrs. Micawber in einem sehr beunruhigenden Zustand befände, worauf er sofort in Tränen ausbrach und mit mir forteilte, die Westentasche voller Schwänze von Seekrebsen, die er eben genossen hatte. »Emma, mein Engel«, rief Mr. Micawber, als er ins Zimmer trat, »was fehlt dir?« »Ich werde dich nie verlassen, Micawber«, rief sie aus. »Mein Leben«, sagte Mr. Micawber und drückte sie an die Brust, »davon bin ich vollkommen überzeugt. Er ist der Vater meiner Kinder, er ist der Erzeuger meiner Zwillinge, er ist der Gatte meiner Seele«, sagte Mrs. Micawber krampfhaft schluchzend, »und ich will Mr. Micawber nie, nie verlassen.« Mr. Micawber war so gerührt von diesem Beweise ihrer Liebe, ich meines Teils war in Tränen aufgelöst, dass er sich mit leidenschaftlicher Teilnahme über sie beugte und sie anflehte, ruhig zu sein und ihn anzusehen. Aber je mehr er Mrs. Micawber bat, ihn anzusehen, desto mehr starrten ihre Augen ins Leere, und je mehr er sie bat, sich zu fassen, desto weniger gelangte sie dazu. Die Folge war, dass Mr. Micawber ebenfalls bald so gerührt wurde, dass er seine Tränen mit ihren und meinen vermischte, bis er mich bat, ihm die Liebe zu erweisen, einen Stuhl auf die Treppe hinauszunehmen, bis er sie ins Bett gebracht. Ich hätte gern für die Nacht Abschied genommen, aber das wollte er vor der gesetzlichen Stunde nicht zulassen. So setzte ich mich an das Treppenfenster, bis er mit einem zweiten Stuhl nachkam und mir Gesellschaft leistete. »Wie befindet sich jetzt Mrs. Micawber, Sir?« fragte ich. »Sehr geschwächt«, sagte Mr. Micawber und schüttelte den Kopf. »Der Rückschlag, ach, das ist ein schrecklicher Tag. Wir stehen jetzt allein. Alles hat uns verlassen.« Mr. Micawber drückte mir die Hand, seufzte und fing an zu weinen. Ich war sehr gerührt und betrübt, denn ich hatte erwartet, wir würden bei dieser glücklichen und lange gehofften Gelegenheit sehr heiter sein. Aber Mr. und Mrs. Micawber waren an ihre alten Bedrängnisse so gewöhnt, glaube ich, dass sie sich jetzt, wo sie von ihnen befreit waren, ganz unglücklich fühlten. Die ganze Elastizität ihres Gemüts war verschwunden, und ich habe sie nie halb so niedergedrückt gesehen als an diesem Abend, und als die Glocke läutete und Mr. Micawber mich bis in das Portierhäuschen begleitete und dort mit einem Segensspruch von mir Abschied nahm, fürchtete ich mich fast, ihn allein zu lassen, so unglücklich war er. Aber durch alle die Verwirrung und Gedrücktheit der Gemüter, die sich unserer aller so unerwartet bemächtigt hatte, erkannte ich klar, dass Mr. und Mrs. Micawber und ihre Familie London verließen und ein Abschied zwischen uns nahe war. Auf meinem Nachhauseweg an jenem Abend und in den schlaflosen Stunden, die ihm folgten, kam mir zuerst der Gedanke, der sich später zu einem festen Entschluss ausbildete. Ich hatte mich so sehr an die Micawbers gewöhnt, war mit ihnen in ihren Nöten so vertraut geworden und war so ohne alle Freunde, wenn sie mir fehlten, dass mir die Aussicht, wieder unter fremde Leute gehen zu müssen, ganz unerträglich war. Ich wusste jetzt recht gut, dass ich mich nur auf eigene Hand aus meinem Jammerleben erlösen konnte. Ich hörte nur selten von Miss Murdstone und niemals von ihrem Bruder, aber zwei oder drei Pakete neuer oder geflickter Kleider waren für mich Mr. Quinion zugekommen und in jedem lag ein Zettel, worauf J.M. hoffte, dass D.C. in seinem neuen Geschäft fleißig und gehorsam sei, aber nicht die geringste Andeutung, die eine Änderung in meinem Schicksal hoffen ließ. Schon der nächste Tag sagte mir, dass Mrs. Micawber nicht ohne Grund von ihrem Weggehen gesprochen hatte. Sie mieteten sich in dem Hause, wo ich wohnte, für eine Woche ein, um nach Ablauf dieser Zeit sich nach Plymouth zu begeben. Mr. Micawber kam nachmittags aufs Comptoir, um Mr. Quinion zu sagen, dass er mich vom Tage seiner Abreise an verlassen müsse und mir ein hohes Lob zu erteilen, das ich gewiss auch verdiente. Und Mr. Quinion rief Tipp, den Schleifknecht, heran, der verheiratet war und ein Zimmer zu vermieten hatte, und quartierte mich vorläufig bei ihm ein, mit gegenseitiger Genehmigung, wie wir alle Ursache hatten zu glauben, denn ich sagte nichts, obgleich mein Entschluss gefasst war. Während der letzten 8 Tage brachte ich meine Abende bei Mr. und Mrs. Micawber zu und ich glaube, wir gewannen uns jeden Tag lieber. Am letzten Sonntag luden sie mich zu Tische ein und wir hatten eine Schweinskeule mit Äpfelsoße und einen Pudding. Am Abend vorher hatte ich als Abschiedsgeschenk für den kleinen Wilkins Micawber einen hölzernen Apfelschimmel gekauft und eine kleine Puppe für die kleine Emma. Auch schenkte ich einen Schilling der Waise, die entlassen werden sollte. Wir hatten einen sehr vergnügten Tag, obgleich wir alle über unsere nahe Trennung sehr weich gestimmt waren. Nie werde ich an die Zeit, wo Mr. Micawber in Bedrängnis war, zurückdenken, Master Copperfield, sagte Mrs. Micawber, ohne mich ihrer zu erinnern. Ihr Benehmen war immer von der zartesten und verbindlichsten Art. Sie waren nie ein Mietsmann, sie waren stets ein Freund. »Meine Liebe«, sagte Mr. Micawber, »Copperfield, denn so nannte er mich in der letzten Zeit, hat ein Herz für die Leiden seiner Mitmenschen, welches fühlt, wenn die Wolken des Unglücks sie beschatten. Einen Kopf, welcher ersinnt, und eine Hand, welche, kurz, eine allgemeine Fähigkeit, alles verfügbare Eigentum, das zu verwerten war, unterzubringen.« Ich drückte meine Erkenntlichkeit für diese Empfehlung aus und sagte, es tue mir sehr leid, dass wir uns trennen müssten. »Mein lieber junger Freund«, sagte Mr. Micawber, »ich bin älter als Sie. Ein Mann von meiner Lebenserfahrung und von einiger Erfahrung in Not und Bedrängnissen im Allgemeinen zu sprechen, vor der Hand und bis sich etwas findet, was ich stündlich erwarte, habe ich nichts zu geben als guten Rat. Aber mein Rat ist wenigstens insofern der Beachtung wert, als, kurz, als ich ihn nie selbst beachtet habe und jetzt«, hier machte Mr. Micawber, der bis jetzt mit strahlendem Gesichte dagesessen hatte, eine Pause und wurde ganz finster, »der elende Mensch bin, den Sie vor sich sehen.« »Lieber Micawber«, flehte seine Gattin. »Ich sage«, entgegnete Mr. Micawber und vergaß sich ganz und lächelte wieder, »der elende Mensch, den Sie vor sich sehen. Mein Rat ist, tun Sie nie morgen, was Sie heute tun können. Zaudern ist der Dieb der Zeit. Fassen Sie sie beim Schopf.« »Meines armen Papas Maxime«, bemerkte Mrs. Micawber. »Meine Liebe«, sagte Mr. Micawber, »dein Papa war vortrefflich in seiner Art und der Himmel verhüte, dass ich ihm etwas Übles nachsagen sollte. Nehmt ihn in allem, wie er war, und niemals werden wir, mit einem Worte, die Bekanntschaft eines Mannes machen, der in seinen Jahren so ansehnliche Waden zu gamaschen hatte und so kleine Schrift ohne Brille lesen konnte. Aber er wendete diese Maxime auch bei unserer Hochzeit an, meine Liebe, und diese war insofern zu früh gefeiert, als ich niemals wieder auf die Kosten kam. Mr. Micawber blickte Mrs. Micawber von der Seite an und fügte hinzu, nicht, dass es mich deshalb gereute. Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Hierauf beobachtete er ein paar Minuten ein ernstes Schweigen. »Meinen zweiten Rat«, sagte Mr. Micawber, »kennen Sie schon. Jährliches Einkommen 20 Pfund, jährliche Ausgabe 19 Pfund, 19 Schilling 6 Pence. Fazit, Wohlstand, jährliches Einkommen 20 Pfund, jährliche Ausgabe 20 Pfund und 6 Pence. Fazit, Dürftigkeit. Die Blüte ist getötet, das Laub ist verwelkt, der Gottestag verbirgt sich vor der trüben Szene in und mit einem Wort, Sie sind zum Teufel, wie ich zum Exempel. Um sein Beispiel noch eindrucksvoller zu machen, trank Mr. Micawber mit einer Miene großer Befriedigung ein Glas Punsch und pfiff den lustigen Kesselflicker. Ich verfehlte nicht, ihn zu versichern, dass ich seine Vorschriften mir tief einprägen würde, obgleich ich das nicht zu tun brauchte, denn sie rührten mich damals fühlbar. Den nächsten Morgen begleitete ich die ganze Familie nach der Landkutsche und sah mit betrübtem Herzen, wie sie ihre Außenplätze einnahmen. »Master Copperfield«, sagte Mrs. Micawber, »Gott segne Sie, ich kann es nie vergessen, wissen Sie, und möchte nicht, wenn ich es könnte.« »Copperfield«, sagte Mr. Micawber, »leben Sie wohl. Alles Mögliche, Glück und Gedeihen. Wenn ich mich in dem wechselnden Lauf der Jahre überreden könnte, dass mein verlorenes Leben für Sie eine Warnung gewesen ist, so würde ich fühlen, dass ich einem anderen Menschen nicht ganz vergeblich seinen Platz auf Erden weggenommen hätte. Wenn sich etwas finden sollte, worauf ich ziemlich fest vertraue, so werde ich mich außerordentlich glücklich schätzen, wenn ich etwas für Sie tun kann.« Ich glaube, als Mrs. Micawber auf der Rückseite der Kutsche saß und ich von der Straße aus ihnen traurig nachblickte, schwand ein Nebel von ihren Augen und sie sah, welch kleiner Kerl ich eigentlich war. Ich glaube das, weil sie mir mit einem ganz neuen und mütterlichen Ausdruck auf ihrem Gesicht zuwinkte, zu ihr hinaufzusteigen, mich umarmte und mich küsste wie ihr eigen Kind. Ich hatte kaum Zeit, wieder herunterzukommen, ehe die Kutsche fortfuhr und konnte die Familie vor den Taschentüchern, welche sie schwenkte, kaum sehen. In einer Minute war sie verschwunden. Die Waise und ich standen in der Mitte der Straße und starrten uns an und schüttelten uns dann die Hand und nahmen Abschied voneinander. Sie, glaube ich, kehrte zurück in das St. Lucas Armenhaus und ich zu meiner sauren Plackerei bei Murdstone und Grimby, aber mit der Absicht, nicht lange mehr dort auszuhalten. Nein, ich hatte mir vorgenommen, fortzulaufen und auf irgendeine Weise eine Verwandte, die ich noch hatte, aufzusuchen und meiner Tante Miss Betsy meine Leiden zu erzählen. Ich habe schon erzählt, dass ich nicht weiß, wie mir dieser verzweifelte Gedanke in den Kopf kam. Aber einmal entstanden, blieb er und wurde allmählich zu einem so festen Vorsatz, wie ich ihn später im Leben kaum jemals gefasst habe. Immer und immer wieder, seit der Nacht, wo der Gedanke mir den Schlummer geraubt hatte, hatte ich mir die alte Erzählung meiner armen Mutter von meiner Geburt zurückgerufen, die in der alten guten Zeit eins meiner Hauptvergnügen gewesen war und die ich auswendig wusste. Meine Tante kam in diese Geschichte hineingeschritten und schritt wieder hinaus als eine Ehrfurcht und Grauen einflößende Gestalt. Aber an einen kleinen Zug ihres Benehmens erinnerte ich mich gern, und er gab mir einen leichten Schatten der Ermutigung. Ich konnte nicht vergessen, wie meine Mutter gedacht hatte. Sie fühlte, wie die Tante ihr reiches Haar mit keiner unsanften Hand berührte, und obgleich es eine bloße Einbildung meiner Mutter war, so machte ich mir doch daraus ein kleines Bild von meiner schrecklichen Tante, wie sie mild gestimmt wurde von der mädchenhaften Mutter, die sie in der Erinnerung noch so sehr liebte. Es ist leicht möglich, dass mir dies lange im Kopf gewesen ist und allmählich meinen Entschluss erzeugt hat. Da ich nicht einmal wusste, wo Miss Betsy sich aufhielt, so schrieb ich einen langen Brief an Peggotty und frug sie beiläufig, ob sie es wisse. Ich gab vor, ich hätte von einer Dame dieses Namens in einer Stadt, die ich aufs Geratewohl nannte, gehört und möchte gern wissen, ob es meine Tante wäre. In demselben Briefe sagte ich Peggotty, dass ich zu einem besonderen Zweck eine halbe Guinee brauche, bat sie recht sehr, mir dieselbe zu leihen und versprach ihr später, ihre Verwendung mitzuteilen. Peggottys Antwort ließ nicht lange auf sich warten und war wie gewöhnlich voll zärtlicher Hingebung. Sie legte die halbe Guinee bei, ich fürchte, sie hat sie erst nach unendlicher Mühe Mr. Barkis abgedrungen und sagte mir, dass Miss Betsy in der Nähe von Dover wohne, aber ob in Dover selbst, in Hythe, Sandgate oder Folkestone, konnte sie nicht sagen. Als ich einen unserer Leute nach diesen Orten frug, erfuhr ich, dass sie alle dicht beieinander lagen. Deshalb hielt ich Peggottys Auskunft für genügend und beschloss, mich gegen Ende der Woche auf den Weg zu machen. Da ich ein sehr ehrlicher kleiner Kerl war und keinen schlechten Ruf bei Murdstone und Grimby zurücklassen wollte, hielt ich mich für verpflichtet, bis Sonnabend abends zu bleiben und, da ich bei meinem Antritt einen Wochenlohn im Voraus erhalten, mir diesmal keinen auszahlen zu lassen. Aus diesem Grunde hatte ich mir die halbe Guinee geborgt, damit ich einiges Reisegeld hätte. Als daher Sonnabendabend kam und wir alle in der Niederlage auf unseren Lohn warteten und Tipp, der Schleifknecht, welcher stets der Erste war, hineinging, um sich sein Geld zu holen, schüttelte ich Mick Walker bei der Hand, bat ihn, wenn die Reihe an ihn käme, Mr. Quinion zu sagen, dass ich fortgegangen sei, um meinen Koffer zu Tipp zu bringen, und rannte fort, nachdem ich Mehlkartoffel noch eine letzte gute Nacht geboten. Mein Koffer war in meiner alten Wohnung jenseits der Themse und ich hatte auf die Rückseite einer der Adresskarten, die wir auf unsere Fässer nagelten, als Adresse geschrieben: Master David, Landkutschenbüro, Dover, wird abgeholt. Ich hatte den Zettel in der Tasche, um ihn auf den Koffer zu befestigen. Sobald ich aus dem Hause war und während ich mich nach meiner Wohnung begab, sah ich mich nach jemandem um, der mir das Gepäck nach dem Einschreibebüro bringen könnte. Nicht weit von dem Obelisken in Blackfriars Road fiel mein Auge auf einen langbeinigen Burschen vor einem niedrigen, mit einem Esel bespannten Karren. Als sich unsere Augen begegneten, nannte er mich für Sixpence, schlechte Halfpence und frug, ob ich ihn nun kenne, wahrscheinlich, weil ich ihn so fest ansah. Ich versicherte ihn, dass ich ihm nicht zu nahe treten wollte, sondern bloß jemanden für einen kleinen Weg suche. »Was für ein Weg?« sagte der langbeinige junge Mann. »Einen Koffer fortzuschaffen«, antwortete ich. »Was für einen Koffer?« sagte der langbeinige Bursche. Ich sagte ihm, meinen Koffer, der in der nächsten Straße abzuholen sei und den er mir für 6 Pence nach dem Büro der Dover Landkutsche bringen sollte. »Abgemacht für 6 Pence«, sagte der langbeinige Bursche, sprang auf seinen Karren und fuhr so rasch davon, dass ich nur mit größter Mühe mit dem Esel Schritt halten konnte. Der Bursche hatte etwas Misstrauisches in seinem Wesen und vorzüglich in der Art, wie er Stroh zerbiss, während er mit mir sprach, was mir nicht gefiel. Da aber der Handel abgeschlossen war, nahm ich ihn mit in meine Stube und wir brachten zusammen den Koffer herunter und legten ihn in den Karren. Um nicht von meinen Wirtsleuten entdeckt zu werden, wollte ich die Adresse hier nicht darauf befestigen und sagte deshalb dem Burschen, er solle einen Augenblick an der Mauer der King's Bench halten. Kaum waren die Worte aus meinem Munde, so fuhr er auf und davon, als ob er, mein Koffer, der Karren und der Esel alle gleich verrückt wären, und ich war ganz außer Atem von Nachlaufen und Rufen, als ich ihn an dem verabredeten Platze einholte. In meiner Aufregung riss ich die halbe Guinee mit aus der Tasche, als ich die Karte hervorholte. Ich steckte sie der Sicherheit wegen in den Mund, obgleich meine Hände sehr zitterten, hatte ich die Karte eben zu meiner Zufriedenheit festgemacht, als der langbeinige Bursche mich heftig unter das Kinn stieß und ich meine halbe Guinee aus dem Munde in seine Hand fliegen sah. »Was?« rief der Bursche und packte mich beim Kragen. »Das gehört vor die Polizei. Du willst fortlaufen, hey?« »Auf die Polizei, du Bube, auf die Polizei!« »Gib mir mein Geld zurück«, sagte ich sehr erschrocken, »und lass mich in Ruhe.« »Auf die Polizei«, sagte der Bursche, »du sollst auf der Polizei nachweisen, dass es deins ist.« »Gib mir meinen Koffer und mein Geld«, rief ich und brach in Tränen aus. Der Bursche rief immer noch »Auf die Polizei« und zerrte mich nach dem Esel hin, als ob eine Verwandtschaft zwischen diesem Tiere und einem Polizeirichter wäre, als er sich anders besann, auf den Karren sprang, sich auf meinen Koffer setzte und mit den Worten »Ich fahre gleich nach der Polizei« auf und davon fuhr. Ich rannte ihm nach, so schnell ich konnte, hatte aber keinen Atem mehr, um ihm nachzurufen, und hätte es auch gar nicht gewagt. Wo 20-mal in einer Viertelstunde wäre ich fast überfahren worden, jetzt verlor ich ihn aus den Augen, jetzt sah ich ihn wieder, jetzt verlor ich ihn nochmals, jetzt erhielt ich einen Peitschenhieb, jetzt schrie mir jemand nach, jetzt lag ich unten in der Gosse. Jetzt war ich wieder aufgestanden, jetzt stürzte ich jemanden in die Arme, jetzt rannte ich gegen einen Pfahl. Endlich gab ich ganz verwirrt von Aufregung und Hitze und in der Furcht, halb London könnte schon zu meiner Verfolgung auf den Beinen sein, meinen Koffer und mein Geld auf und machte keuchend und weinend, aber nie stillstehend, kehrt um nach Greenwich, der ersten Station nach Dover, wie ich gehört hatte. Ich nahm wenig mehr aus der Welt mit, wie ich ausging, meine Tante Miss Betsy zu suchen, als ich an dem Abend, wo ihr meine Ankunft so ungelegen gewesen war, in die Welt mitgebracht hatte. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 4. Dezember 2024. Ende von David Copperfield, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt.